Erster David versammelte alle Anführer von Israel in Jerusalem. Er rief die Chefs der Stämme und der Soldaten. Auch die Verwalter vom König kamen zu ihm. Zweiter David stand auf und sprach zu seinem Volk. Er wollte ein Haus für die Lade mit Gottes Gesetzen bauen. Er bereitete alles für den Bau vor. Dritter aber Gott sagte zu David, du darfst den Tempel nicht bauen. Du bist ein Soldat und hast viel Blut vergossen. Vierter Gott wählte mich aus meiner Familie aus. Ich sollte für immer König über Israel sein. Er wählte den Stamm Juda und meine Familie. Fünfter Gott gab mir viele Söhne. Er wählte meinen Sohn Salomo aus. Salomo soll auf dem Thron von Israel sitzen. Sechster Gott sagte, dein Sohn Salomo wird meinen Tempel bauen. Ich habe ihn als meinen Sohn gewählt. Ich werde sein Vater sein. Siebter, ich werde sein Königtum für immer festmachen. Er muss aber meine Regeln und Gesetze halten. Er tut das jetzt schon. Achter David sagte zum Volk, haltet euch an alle Regeln von Gott. Dann bleibt ihr in diesem schönen Land. Eure Kinder werden das Land auch bekommen. Neunter David sagte zu Salomo, kenne den Gott deines Vaters. Diene ihm mit deinem ganzen Herzen. Gott sieht alles, was du denkst. Zehnter, pass jetzt gut auf. Gott hat dich gewählt. Du sollst ein heiliges Haus für ihn bauen. Sei mutig und arbeite. Elfter David gab Salomo die Pläne für den Tempel. Er zeigte ihm die Pläne für die Hallen und Zimmer. Er gab ihm Pläne für die Schatzkammern. Zwölfter, er gab ihm Pläne für die Vorhöfe und alle Räume. Es gab Pläne für die Vorratskammern für die Geschenke. Dreizehnter David gab ihm Pläne für die Priester und Leviten. Er erklärte die Aufgaben im Tempel. Er zeigte ihm die Pläne für alle Geräte. Vierzehnter David gab ihm Gold für alle goldenen Geräte. Er gab ihm auch Silber für alle silbernen Geräte. Fünfzehnter, er gab Gold für die Leuchter und die Lampen. Er sagte genau, wie viel Gold jeder Leuchter wiegen soll. Er tat das auch für das Silber. Sechzehnter, er gab Gold für die Tische mit dem Brot. Er gab Silber für die silbernen Tische. Siebzehnter, er gab reines Gold für die Gabeln und Schalen. Er gab Gold und Silber für alle Becher. Achtzehnter, er gab Gold für den Altar zum Räuchern. Er gab Gold für die Figuren mit Flügeln über der Lade. Neunzehnter David sagte, Gott hat mir diese Pläne aufgeschrieben. Er hat mir gezeigt, wie man alles bauen soll. Zwanzigster David sagte zu Salomo, sei mutig und stark. Fang mit der Arbeit an. Hab keine Angst. Gott wird mit dir sein. 21. Die Priester und Leviten sind bereit für die Arbeit. Viele kluge Arbeiter werden dir helfen. Alle Anführer und das Volk hören auf dich,